Ein Sommernachtstraum, wenn ich aufwache, nachts und träume weiter. Ich schau aus dem Fenster und ich merk, der Morgen wird heiter. Bisschen wolkig vielleicht, doch es lässt sich aushalten. Bei 25 Grad im Schatten kann ich mich draußen aufhalten und mich umschauen und staunen über die vielen Wesen, die über die Landschaften ziehen und nicht nur mit ihren Augen sehen. Ihre Herzen sind geöffnet wie ein Tor zum Garten Eden. Man muss nur den Mut finden, mit pfeifenden Lippen einzutreten. Was man dann zu sehen bekommt, hängt ganz davon ab, ob die Herz-zu-Herz-Verbindung in Datenzeitalter klappt. Denn um offenen Strukturen ein guter Nutzer zu sein, sollte der eigene Quellcode auch frei zugänglich sein. Denn ohne keine Grenzen wird man sich immer bremsen, so wie ich es tue, wenn ich andere Leute hänsel. Ich ertappe mich dabei, wie ich zum Arschloch werde. Dann fluch ich los, scheiße, verdammt goddammit Merde. Also pack ich mir meinen Arsch und dein Arm macht das Loch zu. Man muss das Problem an der Wurzel packen und nun, nach getaner Arbeit auf der Baustelle des eigenen Seins, kann ich mich zurücklehnen und diese schönen Zeilen hier reimen. Trott ich diesen Weg entlang und wünsche mir nichts mehr, dass mich einer fragt, wie geht's dir, Mann? Und ich ihm antworten kann, ja danke, gut und bei dir. Er mich dann anlächelt und sagt, prima, schön, dass du hier bei mir bist. Ich finde es blöd, dass ich mir sowas wünschen muss. Manchmal fühle ich mich so einsam wie ein nicht gedeckter Kuss, der gehaucht wird. Am Ende einer Liebesszene laufen die Leute vor mir weg, weil ich mich wie ein Asi benehme. Vielleicht fliehe ich vor Leuten, die mich mögen könnten, und verlasse jede Party, wenn die Beats am lautesten tönen. Der Held des Films geht die meiste Zeit auch alleine. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob er zwischen den Zeilen weint? Ich schon. Ich frag mich auch, was das alles soll. Warum ich mir Gedanken über Dinge mache, die ich voll daneben finde, weil sie meinem Instinkt widersprechen. Ich nehme mir vor, anders zu handeln, kann es aber nicht versprechen. Als Abschluss möchte ich noch ein paar Dinge erwähnen. Man sollte bei steifen Gelenken sich erst recht bewegen, und um wieder elastisch zu werden im Herzen und in der Seele, muss man manchmal verträumt hoch zu den Sternen sehen.